bei Technikfragen, Technilsfragen. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Wir haben uns überlegt, zur Feier des Tages, was auch immer heute für ein Tag ist, ja. Wollen wir über Medien haben wir schon gesprochen. Ich möchte über technische Geräte sprechen. Technische Geräte. Du hast mir nämlich vorhin so einen coolen MP3-Player gezeigt. Ja. Der, wie alt ist der? Ich glaube, der ist 10 Jahre alt. 10 Jahre? Wenn nicht sogar mehr. Krass, also bei mir haben solche Geräte im Schnitt eine Woche gehalten. Nee, also bei mir hatten die leider immer eine sehr kurze Halbwertszeit. Sehr kurze Halbwertszeit. Ja. Leider, aber ich fand die MP3-Player auch cool. Muss ich sagen. Also man hat sich dann auch einfach mehr auf die Musik konzentriert, als jetzt heute mit Smartphone, mit Kopfhörern. Das ist einfach. Wo man nebenher noch Sprachnachrichten verschickt und auf Instagram irgendwelche Stories postet. Ja, man ist, ich weiß nicht, mit dem MP3-Player hast du dann auch nur die Wahl, Musik hören oder Musik hören. Ja. Oder Radio. Musik oder Radio. Radio ging bei mir nicht. Wer hört Radio? Über Kopfhörer. Keine Ahnung. Also, wer macht das? Man hört doch nur Radio im Auto. Ja. Dafür ist das Radio auch irgendwie konzipiert worden. Oder unter der Dusche. Ja, das stimmt. Es gibt ja Duschradios. Aber das finde ich ein bisschen crazy. Suspekt. Generell auch, es gibt ja solche Lautsprecher, die wasserfest sind. Das finde ich ein bisschen, das ist mir ein bisschen suspekt. Also ich stelle halt einfach immer mein Handy ins Badezimmer, wenn ich dusche. Das tue ich ja auch. Das machen, glaube ich, auch alle, oder? Damit man ein bisschen uft, uft, uft. Ich muss sowieso sagen, grundsätzlich, ich höre gefühlt 90% des Tages Musik. Ja. Also, naja, gefühlt. Ganz ehrlich, ich beim Lernen höre ich immer Musik. Immer. Höre ich eigentlich gar nicht. Ich höre beim Kochen Musik. Ja. Na, da schaue ich sehr hin. Wir haben eine Bluetooth-Box in der Küche. Ja. Beim Essen gucke ich Serien. Aber heute haben wir beim Essen auch Musik gehört. Und beim Spazierengehen höre ich Musik. Oder wenn ich irgendwo hinfahre, irgendwohin zu Fuß gehe. Wenn ich nur einmal um den Block gehe, höre ich Musik. Wenn ich zu Rewe gehe, wenn ich im Rewe bin, höre ich Musik. Wenn ich bei Penny bin, höre ich Musik. Wenn ich nach oben auf den Wäscheboden gehe und meine Wäsche aufhänge, ich höre Musik. Musik ist. Manchmal höre ich sogar Musik auf dem Klo. Manchmal höre ich sogar Musik beim Rasieren. Was immer ziemlich schwierig ist, über Kopfhörer. Das ist dann immer so ein bisschen tricky, weil man. Die Kabel hängen halt immer im Weg und man denkt sich so, okay, ich könnte die Kopfhörer auch abnehmen. Aber nein, ich will sie nicht abnehmen. Ja. Und, aber wieso hörst du dann nicht laut? Also ohne Kopfhörer, halt mit Lautsprecher. Ja, weiß ich auch nicht. Manchmal vieles einfacher. Manchmal komme ich abends nach Hause und denke so, jetzt rasiere ich mich. Und dann habe ich immer noch Kopfhörer am Ohr und denke so, ich höre jetzt einfach weiter. Keine Ahnung. Beim Putzen höre ich Musik. Ja. Meistens höre ich beim Putzen Podcast. Also nicht unseren Podcast. Ich höre meistens beim Autofahren Podcast. Ich habe dieses Wochenende schon wieder Stunden um Stunden Podcast gehört. Ja. Ja gut, dafür müsste ich Auto fahren. Das ist natürlich. Aber beim Autofahren höre ich auch, zumindest CDs. Im USB-Anschluss hat das Auto von meiner Mutter nicht. Na. Aber sonst. Ja, Ich glaube, da haben wir schon gesprochen. Oh Gott. Wann hast du dein erstes Handy bekommen? Oh. Und was war dein erstes Handy? Das war so ein wasserfestes, stoßfestes Nokia. Es war kein 3310, aber so ein verwandtes Modell. So, das hatte ich auch, ich weiß nicht, wann ich das bekommen habe. Ich glaube mit 7 oder 8? Eher 8. Ah krass, dann warst du ungefähr so alt wie ich auch. Ja. Warst du damit in deinem Umkreis früh dran? Das weiß ich nicht mehr. Also, das weiß ich nicht mehr. Ich habe mein Handy nämlich, glaube ich, in der 2. oder 3. Klasse zum Zeugnis bekommen. Okay. Es war das alte Handy von meiner Schwester und dann hat mein Papa da eine Prepaid-Karte geholt. Der hat die Prepaid-Karte aufgeladen und dann fertig. Und das war ein Alcatel. Und der Bildschirm war ungefähr. Der hatte vielleicht 3 Zentimeter Bildschirmdiagonale. Ja, aber wenn man auch so. Unglaublich, diese. Weil auch irgendwie nur 500 Pixel oder sowas, ja, insgesamt. Ja, so. Es ist so herrlich gewesen. Ja. Da gab es ja noch diesen Trend, dass Handys immer kleiner werden mussten. Ja. Immer kleiner, immer kleiner. Und mittlerweile, und danach sind meine Handys immer größer geworden. Ja. Also danach hatte ich dann irgendwann. Ich hatte so ein Sony Ericsson, ja, das Walkman-Handy, K200i, was ungefähr jeder hatte. Ja. Was so ein ganz furchtbaren, das hatte einen ganz furchtbaren Anschluss. Das hatte nämlich nicht so eine 3,5 mm Buchse, sondern so einen anderen mit so zwei Steckern irgendwie. Okay. Was so eine Stecker, so eine komische Leiste, und da musstest du das unten ran, unten ans Gerät anschließen. Und das ist ständig rausgefallen. Und das Problem war, bei dem Gerät war das so, immer wenn der Stecker rausgefallen ist, ist automatisch der Lautsprecher angegangen. Eieiei. Es kam kein Zwischenmenü, sondern er ist automatisch immer angegangen. Ja. Und das war mir halt natürlich, ich war 7. Klasse, hat mich natürlich mit extrem viel Scham erfüllt, wenn in der, wenn im Schulbus die Musik plötzlich. Ja. Und deswegen habe ich jeden Morgen dieses Kabel mit einem mit Tesafilm ans Handy festgeklebt. Jeden Tag. Und ich habe es trotzdem noch während der Fahrt festgehalten. Weil es ging einfach nicht anders. Okay. Es war eine ziemliche Fehlkonstruktion, dieses Gerät, was das anging. Der Walkman war für damalige Verhältnisse schon ganz cool. Aber das war eine ziemlich beschissene Funktion. Ich hatte zwischenzeitlich so ein Handy, wo man so eine Tastatur rausschieben konnte. Auch ein Sony Ericsson. Oh ja, das gab es auch. Aber halt ne? So, wo man das Display so hochschieben konnte, dann hatte man so eine richtige Tastatur. Gibt es ja. Für unser Telefon, was wir jetzt haben, auch einen Mod jetzt mittlerweile mit so einer Tastatur, ja. Die man so rausschieben kann. Das war doch kein Mensch. Ja, aber ist schon. Also wir haben übrigens nicht ein, wir teilen es übrigens nicht ein Handy, wir doch. Haben uns das gleiche gekauft. Ja, und das hatte ich. Dann hatte ich, davor hatte ich irgendwie auch noch so ein Siemens ganz, ganz lange. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, voll solide. Also ist durchaus gut gewesen. Also es hatte damals, man hat es aber auch ganz anders genutzt. Ja, definitiv. Ich weiß nicht. Ich meine, was machst du heute mit deinem Telefon? Alles. Alles. Gefühlt. Ne. Vorhin eben erst wieder was im Internet bestellt, per Handy. Einfach so. Ja. Ne, und das ist ein Klick. Zack. Ein bestellt. Klick und verdammt! 500 ein Klick, Euro. Ein Klick und schon ist das Konto wieder überzogen. Nee, also weiß ich. Aber auch Online-Banking, Überweisungen mit dem Handy machen. Naja, das mache ich nicht mit dem Handy. Das mit dem ja, das liegt daran, dass das aus dem Mittelalter ist. Das ist die Volksbank. Du bist nicht bei der Volksbank, du bist bei nee, so einer anderen. Ich bin bei der PSD. Ja, eben. Aber. Das ist fast wie SPD, also es kann nichts werden. Ich glaube, die haben auch so ein Handy-Zeugs, aber das ist mir einfach ein bisschen zu riskant, so, weil. Aber du nutzt Online-Banking am Rechner. Ja, natürlich. Ja, stimmt, aber so ein Handy, das ist mir irgendwie. Da kann man zu schnell reingucken. Um es mit den Worten von, von einem Schauspieler aus New Girl zu sagen. Durch diese ganzen Scharniere und Schrauben, da können die kleinen Hackerkinder können die reingucken und dann können die deine Daten lesen. What? Echt beste Szene. Ja, Nils muss schon wieder husten wegen dem ganzen Staub hier in der Wohnung. Ja. Der Feinstaub, das ist der elektrische Smog, der in meiner Wohnung ist. Ja. Der Elektrosmog. Ja. Was ich wirklich. Oh, da kurze Klammer. Da kann ich was Interessantes zu erzählen. Und zwar ging es darum, dass das VW, den ganzen Abgasskandal und so weiter, und die produzieren so viel Emissionen und hast du nicht gesehen. Und dann hat einer gesagt in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob der von VW kam oder ob das irgendwie, aber hat jedenfalls ein Experte, vermeintlicher Experte dazu gesagt, ja, die viel größere Gefahr lauert doch in den Büroräumen, denn die Menschen verbringen die meiste Zeit des Tages im Büroraum und nicht mehr draußen. Die größte Gefahr ist der Laserdrucker durch seine Feinstaubproduzierung. Ja. Und dann haben die es halt in der Heute-Show so verarscht, von wegen, ja, kauft euch die schmutzigsten Autos der Welt, aber bloß kein Laserdrucker. Tatsächlich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mit Autos. So ein bisschen, da bewegen wir uns auch irgendwie nur noch auf der Stelle. Also da geht es nicht so richtig vorwärts gerade. Da hast du mehr Expertise als ich. Ja. Das finde ich ein bisschen, da, weiß ich nicht, da könnte, da glaube ich, wenn die Leute wollen würden, die großen Firmenchefs, dann könnte da auch wirklich was passieren. Verbrauchsmäßig, abgasmäßig, aber, weißt du, solange es noch Öl gibt, solange die Leute noch dafür bezahlen. Ich habe gestern im Podcast gehört, dass die EU hat ja beschlossen, dass es jetzt, weil wir ja in der EU haben wir diese Abgasnormen nicht so eingehalten und deshalb kann Deutschland so ein Strafverfahren drohen. Mhm. Und um das einzuhalten, fordert halt Deutschland von den Autoherstellern, dass es eine Hardwareumrüstung geben soll, die der Autohersteller trägt. Und die Industrie wehrt sich natürlich dagegen, weil sie wollen, dass sich die Leute lieber neue Autos kaufen. So, wo ich sage, jawohl. Ja, natürlich sagen die das. Also. Ah, schön. Aber das ist ja nicht die Lösung. So. Ach, das macht einen dann so wütend so ein bisschen, weißt du? Weil, nur weil die da einmal so ein bisschen zu geizig waren, um da was zu investieren, ist jetzt so, wie es jetzt ist. Und ist ja nicht so gut. Naja. Aber was ich finde, was richtig gut ist, ist die LED-Technologie. Wie die sich so weit entwickelt hat, ich finde, das ist richtig, richtig cool. Weil damit kann man so viele abgefahrene Sachen mitmachen. Ich meine, guck dir das an. Ich habe quasi, mein Zimmer ist LED ist ausgestattet. Mit LED-Leisten zugepflastert. Das ist und das sehr ist, bunt. Das ist abgefahren. Ich kann übelste Disco machen. Pass mal auf. Zack. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt, es sieht aus in diesem Zimmer jetzt wie in einer 90er-Jahre-Disco, in der man auf LSD war. Ja. So kann man sich das in etwa vorstellen gerade. Und das habe ich quasi abends immer an, vom Schlafen gehen. Das macht einen richtig müde. Genau, ich glaube auch. Ja. Aber auch bei Autos. Ich finde, Autos mit LED-Scheinwerfern, so, du kennst das ja bestimmt, so diese Ringe oder diese Leisten in den Scheinwerfern. Ja, ich habe mir schon mal ein Auto angeguckt. Ich finde, das sieht sogar so abgefahren geil aus. Ja, das ist schon echt eine gute Technik. Ich finde, Seat macht einen richtig guten Job. Mercedes auch mit diesen. Oh, das sieht richtig gut aus. Das ist Technik. Vielleicht sollten wir tatsächlich häufiger Namen von großen Firmen nennen, statt hier immer nur Club Marte. Vielleicht mal Mercedes, BMW. Apple. Vielleicht mal sowas nutzen. Vielleicht kriegen wir dann wirklich Geld. Naja. Aber ich wollte nochmal zurück zum Thema Handys. Technik. Ja, Handys. Und zwar, Handys. Ich finde es, was mir mal auffällt, gefühlt mit jedem Handy, was ich mir kaufe, also es klingt jetzt, als würde ich mich jede Woche ein Handy kaufen, wobei ich habe im letzten Monat tatsächlich 3 Handys verbraucht. Aber das lag auch daran, dass ich das eine zurückgeschickt habe. Mit jedem Handy, was man sich kauft, verbringe ich zumindest noch mehr Zeit damit. Also was durchaus daran liegt, dass ich mir einfach immer ein noch besseres Gerät kaufe. Ja. Und dann, dadurch, dass es immer besser wird, macht es auch immer mehr Spaß, damit zu arbeiten und man kann immer mehr damit machen. Und ich finde es echt krass, was man, also was ich alles tagtäglich mit meinem Telefon mache eigentlich. Also es ist immer irgendwie beteiligt. Hm. Ich meine, mittlerweile habe ich zwar nicht mehr diese App, die meine Schritte, gibt ja auch die Leute, die dann diese Schrittzähler-App haben und dann irgendwie Puls messen und das wird dann aufs Handy übertragen. Ja, und damit dann irgendwelche geheimen Militärbasen veröffentlichen. Das ist wirklich. Ja, das war auch clever. Das habe ich auch gesehen. Ziemlich clever, ja. Und jetzt habe ich so eine App, die mich immer fragt, wie war dein Tag und so. Das ist schon krass. Damit dich überhaupt mal jemand fragt, wie dein Tag war. Da hatte ich jetzt auch eine schöne Situation, aber das erzähle ich nicht mehr. Also, weiß ich, geht dir das auch so? Also, man benutzt immer mehr für immer mehr Sachen. Ich bin auch immer viel Google-affiner. Also, ich benutze immer mehr Google beziehungsweise irgendwelche Suchportale. Wenn ich was nicht weiß, ich gucke es halt sofort nach, ne? Ich bin auch zu faul, wenn ich irgendwie beim Lernen oder beim Schreiben von einer Hausarbeit oder so an ein Wort stoße, was ich nicht verstehe. Googeln. Dann google ich's. Ja. Ich guck's nicht im Duden nach oder im Fremdwörterlexikon, weil immer, wenn ich was im Fremdwörterlexikon nachgucke, steht es nicht drin. Ich wollte gerade sagen. Das ist so ein schlechtes Lexikon. Und ich meine, guck mal, mein Duden ist da ganz unten. Das heißt, ich müsste alle Bücher erstmal hochheben, den Duden dann rausholen und dann alle. Nee, das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Effekt von dem neuen Gerät. Wenn man das Gerät neu hat, verbringt man ja potenziell immer erstmal Stunden um Stunden damit. So, ich habe das, ja, hab das ja bei dir gesehen. So, neues Telefon, man lädt sich gleich erstmal 80 Games runter, weil man sich so denkt, ja, jetzt kann ich ordentlich mit meinem Telefon zocken. Aber nach einem Monat hat man da keinen Bock mehr drauf. Also ich zumindest nicht. Und dann nutze ich das irgendwie bloß noch so semi. Ja, das stimmt. Also am Anfang ist die Nutzungszeit natürlich besonders hoch. Ja. So ist das. Aber manchmal habe ich echt Angst, dass die Smartphones irgendwann die Menschen ersetzen. Weil so Skynet-mäßig. Es ist so gruselig. Es ist überall. Es ist immer relevanter und ja. Du brauchst es immer in immer mehr Kontexten, weißt du, irgendwann, wenn wir später Lehrer sind, werden wir wahrscheinlich die Handynummern von unseren Schülern haben, mit den WhatsApp-Gruppen machen. Und es gibt ja auch schon Apps, um irgendwelche Leistungsverläufe oder so darzustellen. Und dann hast du das auch noch alles auf dem Handy. Ja. Das ist halt auch, du hast einen Kalender auf dem Handy. Naja, du hast alle Bilder, die du irgendwie hast, hast du auch auf dem Handy meistens. Alle Dokumente immer mehr Dokumente. Es ist echt heftig. Da habe ich heute vorhin noch so ein Video gesehen. Intel hat da so eine neue Smart-Brille rausgebracht, wo du halt so einen Bildschirm da drin hast. So, und die sieht halt aus wie eine normale Brille. So, und das finde ich auch richtig, richtig überraschend. So, das ist so cool. Also, wenn es wirklich normal aussieht, ist es cool. Na, ist halt wie so eine Vollrahmenbrille. Ja. Ich sag mal, der Rahmen ist wirklich nur ein Müh dicker. Ja. Aber sonst sieht die aus wie eine normale Brille. Das ist echt heftig. Und hat halt so einen Bildschirm, den du siehst, so. Aber was bringt mir das, ganz ehrlich? Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Aber die Hersteller sagen jetzt zum Beispiel, du kannst damit Navigation anzeigen, ohne dass du auf dein Telefon gucken musst, was ja auch so ein bisschen allgemein im Straßenverkehr ist, was ja sicherer, wenn du praktisch die Realität siehst und da ist jetzt nur so ein Pfeil zum Beispiel eingeblendet, wenn du abbiegen sollst. Ich finde, das ist besser, als wenn du die ganze Zeit auf dein Telefon guckst und dann läufst du irgendwie über die Straße, ohne zu gucken. Ist ja auch ein Risiko. Dann zum Beispiel sowas wie, wenn du durch eine Einkaufsmeile läufst und dann zeigen die dir an, wie viele Sterne hat das Restaurant da links, rechts oder so. Das hat schon, ist natürlich so ein bisschen gimmickmäßig so, braucht man nicht wirklich zum Überleben. Wie heißt das nochmal, Virtual Reality? Nee, das hat noch einen. Das ist Augmented Reality. Erweiterte Realität. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob. Da ist es, glaube ich, noch nicht so richtig die Zeit dafür da. Aber lass mal noch 5 bis 10 Jahre ins Land gehen und dann trägt quasi jeder so eine Brille. Ich habe letztens was sehr Cooles gefunden bezüglich des technologischen Fortschritts. Auch, und zwar, da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist mal eine richtig gute Sache. Und zwar gibt es eine App, beziehungsweise eine Internetseite, da können Menschen, die im Rollstuhl sitzen, alle möglichen Orte überprüfen, ob sie barrierefrei sind. Also, und ich habe wirklich auf meine Straße gezoomt, habe kleine Läden geguckt und es war richtig viel drin. Also, es ist ganz, ganz viel bewertet worden. Das ist echt stark. Muss ich sagen, das ist eine richtig gute Idee gewesen. Also, es bringt uns auch alles weiter. Natürlich. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hauptvoraussetzung von Technologie, dass sie uns ein bisschen weiterbringt. Aber das erkennt man vielleicht auch erst ein bisschen später. Oder wenn es zu spät ist. Ja. Und dann übernehmen die Roboter die Welt und wir brauchen unseren Survival-Rucksack. Und mit diesen fröhlichen Schlussworten sagen wir Ciao und wünschen euch noch einen schönen Tag. Denn ich glaube, die 15 Minuten sind rum, oder? Okay. Ja. Tschüss. Ciao.